Telekom-Fernsprecher Kielufer 55, Ecke Wildenbruchstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein großes Schild der Berliner Wasserbetriebe mit der Aufschrift Wasser ist unser Auftrag, Mischwasserkanal DN240 bis DN800, Länge ca. 581 Meter. Bauabschnitt Fulda-Straße von Osserstraße, Laubestraße bis Kielufer. Bauzeit 22. März bis 30. Mai 2008. Entwurf und Bauleitung Berliner Wasserbetriebe. Unten ist noch angegeben, die Erlaubnisbehörde, das ist das Bezirksamt Neukölln von Berlin. Sehr schönes Wort, Erlaubnisbehörde. Ansonsten, außer diesem wunderschönen Schild, einem ziemlich verdreckten Kanal und einigen wild wuchernden Pusteblumen in unmittelbarer Nähe des Fernsprechers keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.